SWR 2 Wissen. Radioakademie. Guten Bites. Bits und Grips. Alphabetisierung und Informationseliten. Eine Sendung von Gabor Pahl. Du bist jetzt 4 Jahre alt und gehst in den Kindergarten. Welche sind denn deine Lieblingssendungen im Fernsehen? Die Teletubbies und noch alle Sandbänder dazu. Und was gefällt dir bei den Teletubbies? Dass die da computern. Mit ihrem Computer. Wo haben die da einen Computer? Im Bauch. Die Medienkompetenz einer 4-Jährigen. Keine Scheu vor der virtuellen Welt, weder vor der computergenerierten Wiesenlandschaft, in der sich die Teletubbies bewegen, noch vor den in sie eingebauten Fernsehbildschirmen. Ist das die Medienkompetenz, die die heranwachsende Generation braucht? Immerhin sagt ein knappes Drittel der Achtklässler von sich selber, im Umgang mit gedruckten Texten Probleme zu haben. Es ist nicht die Welt der Erwachsenen, es sind die jungen Leute selber, die von sich sagen, wir haben da Probleme. Klaus Ring, früher Präsident der Universität Frankfurt, heute Geschäftsführer der Stiftung Lesen. Das fing ganz früh in der Kindheit schon an. Und ich gehöre nicht zu denen, die da den Schulen besondere Schuld zuweisen. Wir leben ja in einer Schuldzuweisungsgesellschaft. Ich bin da vorsichtig. Das fängt an bei den ganz kleinen Kindern in den Familien. Ich will jetzt auch keine Elternschelte betreiben. Es gibt mehr und mehr alleinerziehende Mütter, es gibt Familien, die defekt sind, es gibt mehr und mehr Ein-Kind-Familien, es gibt weniger Geschwister. Kinder erziehen sich ja gegenseitig, auch zur Sprache, auch zur Beschäftigung mit Büchern, dann später mit PCs und so weiter, mit elektronischen Spielen. Es gibt im Umfeld der kleinen Kinder weniger andere gleichaltrige Kinder als früher. Das spielt eine sehr große Rolle, sodass sie schon mit gewissen Defiziten in den Kindergarten kommen. Dort allerdings treffen dann zu viele Kinder mit dieser Biografie aufeinander, sodass den Kindergärtnerinnen zu wenig Chancen bleiben, um diese Kinder rechtzeitig an das heranzuführen, was ihrem Alter angemessen wäre. Ich glaube, wir werden uns sehr viel mehr auf die Kindergärten sozusagen als die Keimzellen späterer Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen konzentrieren müssen. Wir haben immerhin heute knapp 25% an 3,5- bis 4-jährigen Kindern, also jungen Kindergartenkindern, die klinisch manifeste Sprachentwicklungsstörungen haben. Und das war vor einer Reihe von Jahren, so 10, 15 Jahren, waren das 4%. Oh nein, wir können nicht hier immer wieder... Probleme, sich sprachlich auszudrücken, hat unsere 4-Jährige nicht. Weglaufen! Und die gelegentliche Berieselung durch Teletubbies und Sandmännchen scheint auch ihrem Differenzierungsvermögen nicht zu schaden. Du hast gesagt, neben den Teletubbies magst du alle Sandmännchen. Es gibt ja verschiedene Ausgaben auf MDR, auf N3, auf dem Kinderkanal bzw. Arte. Das sind ja eigentlich alles die gleichen Sandmännchensendungen. Wo ist denn da für dich der Unterschied zwischen denen? Also, dass Arte kürzer ist und dass MDR und MDR länger ist. Und wenn jetzt das Arte kommen würde, dann würden die Hände da stehen, die gelben und die roten. Und wenn's N3 wäre, dann würden N und N3 oben stehen. Und die Bilder kommen bei N3 und MDR. Was sind das für Bilder? Gemalte von Kindern. Und das Unterschied ist, dass bei Arte es keins gibt und bei MDR und bei MDR gibt's eins. Wird unsere 4-Jährige zu den Gewinnern zählen? Zu den Medienkompetenten, die immer kompetenter werden? Die im Laufe ihres Lebens ihren medialen Vorsprung gegenüber den Mitbewerbern immer weiter ausbauen? Immerhin, sie weiß schon jetzt, auf welchen Kanälen sie welches Angebot bekommt. Andererseits, für die Teletubbies ist sie mit ihren 4 Jahren eigentlich schon zu alt. Womöglich hinkt sie ihrer Entwicklung hinterher. Wird sie also doch zu den Verlierern gehören? Zu den Verlierern, die durch intensive Medienberieselung abgestumpft, nicht in der Lage sind, sich länger als 2 Minuten auf etwas zu konzentrieren, geschweige denn komplexe Sachverhalte zu verstehen? Die in unserer, wie sagt man, immer komplexer werdenden Welt nur noch in die Röhre schauen? Oder ist die Frage falsch gestellt? Sind die Kategorien falsch gewählt? Es wird ja schon seit längerer Zeit erwartet, dass sich die Spaltung unserer Gesellschaft vertieft und der Spalt auch breiter wird. Wenn ich mir vor Augen führe, 15% der Lehrstellenbewerber wird zurückgewiesen. Und zwar nicht deswegen, weil die Anforderungen größer geworden sind, sondern weil die Kompetenzen geringer werden. Die können an der Entwicklung der Gesellschaft nicht teilnehmen. Die werden auf der Verliererseite sein. Wir haben auf der anderen Seite viele junge Leute, die ganz glänzend vorbereitet sind auf diese neue Technologiewelt, die kreativ sind, die neugierig sind, die einfach damit umgehen wollen und das in kreativer Weise tun. Die Hardware ist mittlerweile so billig, dass sich auch sozial schwache Familien mit einiger Hilfe und einigen Tricks die leisten können. Klaus Heffner, Informatiker und Leiter der Arbeitsgruppe Informationstechnische Grundbildung an der Uni Bremen. Aber die Software, die unterscheidet dramatisch die reichen Familien von den armen Familien. Softwarepakete fangen irgendwo bei 100 Mark an und hören irgendwo bei vielen 1000 Mark auf. Und eine reiche Familie kann sich das eben für Sohn oder Tochter leisten, während die Arme das nicht kann. Elitenbildung, die gibt es natürlich auch jetzt, wenn es um eine neue Technologie geht. Das sind aber auch Sachen des Talentes und des Interesses. Ich glaube nicht so sehr der häuslichen Ressourcen. Die Vermittlung dieser Fähigkeiten findet ja gar nicht über das Elternhaus statt. Ist ja nicht wahr, dass zum Beispiel der Vater der Tochter das beibringt. Ist ja eher umgekehrt. Nicht die Jugendlichen setzen sich ja selber zusammen. Und wenn einer keinen Computer hat, dann geht er eben zum anderen. Gernot Böhme, Wissenschaftsphilosoph an der Technischen Universität Darmstadt und einer der Schöpfer des Begriffs Wissensgesellschaft. Ich glaube, dass in der Summe sich nichts ändert. Das heißt also, dass es auch weiterhin Eliten gibt und andere Gruppen, die ausgeschlossen sind. Nur es werden andere Gruppen sein. Natürlich ist es so, dass im Prinzip gewissermaßen jedermann Zugang erhalten hat zu, sagen wir mal, den kulturellen Reichtümern einer Gesellschaft. Das, was in der Gesellschaft an Wissen aufgehäuft worden ist, wird im Prinzip durch die Computer, Medien und die Datenbanken für jedermann bereitgestellt. Aber es entstehen eben auch neue Schwellen. Traditionell waren die eben zum Beispiel gegeben etwa durch Sprachschwellen beziehungsweise Schwellen des Lesenkönnens. Heute werden die auch wieder entstehen, dass also die Informationen im Prinzip zugänglich sind, aber mehr und mehr wird das kommerzialisiert werden. Nicht bereits fangen die einzelnen Datenbanken an, sozusagen Gebühren zu erheben. Und da wird also jetzt eine neue Schwelle da errichtet. Und da werden sich eben natürlich auch Eliten herausbilden. Ah, wunderhübsche Blumen. Hat man die Orientierung in der Masse der Medienangebote gefunden, lässt sich viel daraus machen. Bereits Schulkinder, die sich nicht ausgelastet fühlen, können ihren Horizont mit Hilfe von Lernsoftwareprogrammen erweitern, zum Beispiel eine zusätzliche Sprache lernen. Ergänzend dazu gibt es nun auch im Internet erste virtuelle Klassenzimmer. Aufgeweckte Schülerinnen und Schüler aus den unterschiedlichsten Regionen werden zusammengeführt und müssen tatsächlich eine ganze Stunde online dabei sein. Wenn der Teleteacher eine Frage stellt, können Sie sich per Mausklick zu Wort melden. Und so geht es weiter. Berufsbegleitende Fernstudiengänge und Weiterbildungskurse per Internet oder CD-ROM werden alltäglich. Lebenslanges Lernen heißt das Credo der Wissensgesellschaft. Also doch, die Informierten werden immer informierter. Und die im Dunkeln sieht man nicht. Wir haben einen zunehmenden Anteil an, wie wir sagen, sekundären Analphabeten. Das sind Menschen, die Lesen und Schreiben gelernt haben, die aber aus verschiedenen Gründen Schwierigkeiten haben, mit gedruckten, geschriebenen Texten umzugehen und nicht mehr zuverlässig Texte interpretieren können. Die primären Analphabeten, das sind die, die nun in der Tat das Lesen und Schreiben überhaupt nicht gelernt haben. Das sind Menschen, die außerhalb der Gesellschaft stehen, die versuchen, ihre Defizite wirklich ganz konsequent zu verbergen. Das Problem ist, die allerwenigsten geben zu, dass sie nicht lesen und schreiben können und deswegen sind sie nicht erreichbar für ganz breit angelegte Versuche. Schätzungen zufolge sind knapp 15% der erwachsenen Deutschen primäre oder sekundäre Analphabeten. In einer Welt, in der Wissensaneignung und Kommunikationsfähigkeit immer wichtiger werden, geraten sie weiter ins Abseits. Andererseits ist auch die Beherrschung des Computers noch keine Garantie für Medienkompetenz. Der Philosophieprofessor Gernot Böhme beobachtet bei der angehenden Wissenselite eher, dass der Umgang mit dem PC den Fähigkeiten zu lesen und zu schreiben entgegenwirkt. Natürlich meine ich nicht das Triviale lesen können und schreiben können. Ich finde, einen Text zu lesen bedeutet nicht einfach vorlesen können, nicht einmal bloß den Inhalt einfach reproduzieren zu können, sondern diesem Inhalt einen Sinn geben. Ich mache die Erfahrung hier an der Universität, dass diese einfache Kompetenz Studenten, die von der Schule kommen, häufig nicht mehr haben. Wenn ich die Aufgabe stelle, einen Text zu interpretieren, dann wird in der Regel der Text paraphrasiert und die Studenten gehen einen Text anhand von bestimmten Stichworten durch. Und das ist natürlich genau die triviale Umgangsform, wie man heute mit gespeicherten Texten umgeht. Ich glaube, dass die jungen Leute durch die Benutzung des Computers gewissermaßen verführt werden, sich auf das zu verlassen, was an Texterschließung mit dieser Technik möglich ist. Gut, das ist also das Lesen können, jetzt das Schreiben können. Ich mache hier an der Universität mehr und mehr die Erfahrung, dass Studenten folgendermaßen arbeiten. Sie machen Exzerpte aus Büchern, die sie gelesen haben, geben die direkt in den Computer ein. Dann haben sie Einfälle, geben die auch direkt in den Computer ein. Wenn sie dann eine Seminararbeit schreiben sollen, dann flicken sie diese Eingaben einfach zusammen. Das sind, in Anführungszeichen, nur die subjektiven Eindrücke eines Hochschullehrers. Viel mehr gibt es auch nicht. Das ist das Problem mit der Wissensgesellschaft. Was weiß sie eigentlich? Wie verändern die neuen Medien die Art und Weise, wie wir uns Wissen aneignen und mit Wissen umgehen? Darüber weiß die Wissensgesellschaft so gut wie nichts. Es gibt nur pauschale Antworten, etwa alles wird fragmentarischer. Die Texte in den Zeitungen werden knapper und zerstückelter, die Berichte im Radio kürzer, Internetseiten weisen den Weg in viele kleine Informationsnischen. Es gibt noch keine Studien darüber, inwieweit das fragmentarische Aufnehmen von Informationen auch zu einer fragmentarischen Speicherung führt. Ebenso wenig weiß man, ob bildhafte Informationen aus dem Fernsehen besser, schlechter oder einfach nur anders hängen bleiben als Informationen aus Fließtexten. Die kognitiven Grundlagen der Mediengesellschaft sind kaum erforscht. Dies räumt auch Klaus Ring ein. Schließlich sei es durchaus möglich, auch fragmentarische Informationen zu einem größeren Ganzen zusammenzufügen. Es kann sein, dass das alles fabelhaft geht und man sich da überhaupt keine Gedanken drüber machen sollte. Es kann aber auch sein, dass diese kurzen Informationen zu einer eben nicht stabilen Information führen, zu einer Information, die sehr schnell wieder verloren geht. Vielleicht besteht auch gar kein Anlass zur Beunruhigung. Wenn man ehrlich ist, bestehen die meisten Texte, die angeblich ein großes Ganzes bilden, aus geschickt verknüpften Haupt-, Seiten- und Einzelaspekten, oft angereichert mit Anekdoten, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben oder zumindest verzichtbar sind. Andererseits haben dicke Wälzer, die wirklich ein systematisches Gesamtwerk darstellen, auch heute noch eine Chance, gelesen zu werden. Aber die Ansprüche der Leser sind gewachsen. Vor 20 Jahren brauchten große Autoren, ob in der Belletristik, in der Wissenschaft oder im Journalismus, sich nicht die Mühe zu machen, ihre Gedanken auf den Punkt zu bringen. Sie galten als Autoritäten, und wir Leser brachten die nötige Zeit und Toleranz für ihre gewichtigen, manchmal aber eben auch übergewichtigen Worte mit. Und ab einem gewissen Stadium konnten diese Autoritäten sagen, was sie wollten. Ihre Äußerungen galten als Bausteine in einem großen Gedankengebäude. Wir haben sie geglaubt, denn nachprüfen konnten wir sie oft ohnehin nicht. Heute sind wir ungeduldiger geworden. Und die Autoren haben gelernt, sich kürzer zu fassen. Kein Anlass also, dem Verlust von großen Zusammenhängen nachzutrauern. Aber auch das ist zugegeben nur so ein subjektiver Eindruck. Wir wissen alle sehr gut Bescheid darüber, wie viel Minuten pro Tag Menschen in der Altersgruppe von, sagen wir, 7 bis 12 und von 12 bis 18 und von 18 bis 29 und so weiter Bücher lesen, auf die Kommastelle genau. Darüber gibt es jede Menge Studien, also den quantitativen Aspekt. Aber was eigentlich unter dem Lesen zu verstehen ist, wie wir Lesen dann noch definieren, darüber wissen wir viel zu wenig. Wir wissen, dass viele Leute, allein schon potenzielle Leser, abgeschreckt werden durch die Dicke eines Buches. Nicht jeder, der ins Internet kommt, hat einen Zugang zur Wissensgesellschaft. Man braucht ein Passwort. Und dieses Passwort heißt Medienkompetenz. Aber was ist das? Wie verwandelt man Information in Wissen? Und wie wird aus Kommunikation echte Verständigung? Auch hierzu wieder einige fragmentarische Antworten. By media literacy, I do not mean, have never meant, and hope no one else means, just teaching kids how to use computers. Der US-amerikanische Medienwissenschaftler Neil Postman. Mit Medienkompetenz meine weder ich noch, wie ich hoffe, irgendjemand sonst, den Kindern zu zeigen, wie man Computer benutzt. Dazu braucht man keine Schule. In den USA haben 55 Millionen Menschen gelernt, mit dem Computer umzugehen, ohne dass ihnen das in der Schule beigebracht wurde. Selbst wenn die Schulen überhaupt nichts in der Richtung unternehmen würden, würde bald jeder wissen, wie man Computer bedient. Aber was sie nicht wissen, ist, wie man mit den neuen Techniken distanziert umgeht, wie man eine kritische Grundhaltung bewahrt gegenüber dem, was diese Informationsmaschinen leisten. Der Informatiker Weizenbaum, der hat einmal gesagt, Medienkompetenz ist die Fähigkeit, kritisch zu denken. Kritisch zu denken lernt man nur durch kritisches Lesen. Und zum kritischen Lesen kann man nur finden, wenn man vorher ein hochentwickeltes Sprachbewusstsein entwickelt hat. Sagt Klaus Ring von der Stiftung Lesen. Und der Informatiker Klaus Heffner wiederum über die Anforderungen an den Bürger der Informationsgesellschaft. Er braucht im Wesentlichen menschliche Qualifikationen, das heißt die alten Dinge, die wir früher als Metaqualifikationen bezeichnet haben, miteinander solidarisch umgehen können, richtig kommunizieren können, Überblickswissen zu haben, sein affektives und sein emotionales Verhalten unter Kontrolle zu bringen. Das sind Dinge, die wir mehr und mehr brauchen, weil die kognitive Last von Informationstechnik uns abgenommen wird und immer mehr abgenommen werden wird. Fragmente. Ein großes Ganzes lässt sich daraus nicht machen. Medienkompetenz ist ein Sammelsurium aus vielen einzelnen Fähigkeiten. Medienkompetenz ist nicht Gerätekompetenz. Und dennoch, eine gewisse digitale Virtuosität kann nicht schaden. Digital im doppelten Sinn. Der Begriff leitet sich ja aus dem lateinischen Wort für Finger ab. Digitale Virtuosität bedeutet also auch, schnell zu tippen und wirksam zu klicken. Wenn in den Schulen schon Computer stehen, warum dann nicht das Zehn-Finger-System in den Lehrplan aufnehmen? Medienkompetenz hat nichts mit der Technik zu tun. Ebenso wenig wie man, um Auto zu fahren, wissen muss, wie ein Auto funktioniert, muss man sich mit Informatik und Elektrotechnik auskennen, um einen Computer zu bedienen. Stimmt. Aber zu wissen, wie informationsverarbeitende Systeme grundsätzlich strukturiert sind, aus welchen Modulen sie sich zusammensetzen, gehört zur Medienkompetenz dazu. Wofür ist das Betriebssystem da? Wozu der Prozessor? Wo befinden sich meine Daten? Im Arbeitsspeicher? Auf meiner Festplatte? Im Großrechner? Im Internet? Medienkompetenz heißt, sinnentnehmend lesen, zuhören und sehen zu können. Und vor allem die Möglichkeiten und Grenzen von geschriebener, gesprochener und bildhafter Information einschätzen zu können. Und einschätzen zu können, mit welchem Kenntnisstand man sich welche Art von Urteil erlauben kann. Insofern heißt Medienkompetenz auch wissen, wo man verlässliche Informationen bekommt. Mehr noch. Es geht nicht nur darum zu wissen, wo man die Antwort auf bestimmte Fragen findet. Schließlich können Medien nicht nur Fragen beantworten, sondern auch neue Fragen und Themen an uns herantragen. Medienkompetenz heißt somit nicht nur, gezielt nach bestimmten Informationen recherchieren zu können. Zu Medienkompetenz gehört vielmehr auch die Fähigkeit, sich ziellos, aber dennoch aufmerksam berieseln zu lassen. Und vor allem für sich persönlich die richtige Mischung zu finden aus spezifischer und unspezifischer Mediennutzung. Dazu bedarf es differenzierter Vertrauensstrategien. Mehr als die klassischen Medien basieren die neuen Medien auf einer Hierarchie des Vertrauens. Auf der unteren Ebene der Hierarchie steht das Vertrauen auf die Richtigkeit einer Information, also die Frage, unter welchen Bedingungen sind Informationen überzeugend? Dabei lassen sich zwei Stufen auseinanderhalten. Wir vertrauen einer Information A, weil sie unmittelbar unserem gesunden Menschenverstand entspricht und irgendwie logisch ist, oder B, sie an einer Quelle stammt, wiederum aufgrund unserer Erfahrung für glaubwürdig halten. Die nächsthöhere Ebene wird bestimmt vom Vertrauen auf Relevanz. Wie entscheiden wir, welche Angebote für uns relevant und interessant sind und welche nicht? In vielen Fällen treffen wir eine Vorauswahl. Wir kontaktieren bestimmte Gesprächspartner, weil sie in der Regel etwas zu sagen haben, und meiden die anderen. Wir abonnieren bestimmte Zeitungen, deren Beurteilung, welche Nachrichten relevant sind, sich bisher mit unserer eigenen Einschätzung weitgehend gedeckt hat. Und irgendwann fangen wir an, diese Erfahrungen zu verallgemeinern. Wir lernen, auch bei neuen, unbekannten Informationsquellen, aufgrund bestimmter Merkmale einschätzen zu können, haben sie etwas zu bieten und sind sie glaubwürdig. Na also, digitale Virtuosität und mediales Urteilsvermögen lernt man nur interaktiv, sprich aus Erfahrung, by doing. Wenn Medienkompetenz tatsächlich eine neue Kulturtechnik ist, eine Fähigkeit vom gleichen Stellenwert wie Lesen, Schreiben und Rechnen, dann brauchen wir neben der Alphabetisierung die Alphabitisierung. Dann kann man junge Leute gar nicht früh genug mit neuen Medien und Informationstechniken vertraut machen. Bezüglich des Schreibens, des Schreibens von Hand, bin ich der Meinung, dass wir das schlicht nicht mehr brauchen. Wir sind in der Situation, dass wir zurzeit sehr mühsam mit der Hand in der Schule Texte produzieren, aber Sprache wird anders produziert. Wir haben heute die Tastatur, die viele Dinge erleichtert, und in Zukunft werden wir den Sprechschreiber haben, also die spracherkennende Systeme, die es erlauben, gesprochene Texte unmittelbar in orthografisch richtigen Texte zu übertragen. Das Schreiben mag eine Übung sein, sich zu disziplinieren, motorische Steuerungen auszuführen und so weiter. Aber wenn Schülerinnen und Schüler spracherkennende, sprachverarbeitende Systeme benutzen können, dann müssen sie lernen, direkt druckreife Texte oder an der Nähe zum druckreifen Text zu erzeugen. Und man lernt eine andere Kompetenz, weil man eben hinterher den ausgedruckten Text sieht und sieht, was für ein Quatsch man eigentlich erzählt hat. Und daraus lernt man mit der Zeit, bessere Texte zu produzieren. Schüler müssen mit den neuen Medien vertraut gemacht werden. Dieser Satz ist so banal, dass ihn jeder unterschreiben würde. Umstritten dagegen ist die oft noch schnell hinzugefügte Floskel, das könne gar nicht früh genug geschehen. Besonders leicht geht sie den Vertretern der heutigen Wirtschaftselite über die Lippen. Sie gehören zum großen Teil noch einer Generation an, die sich den Umgang mit Computern mühsam aneignen und sich oft jahrelang mit den umständlichen, benutzerunfreundlichen Programmen der 80er Jahre herumschlagen musste. Doch wenn man sieht, mit welcher Selbstverständlichkeit Schüler heute mit Computern und Handys umgehen, erscheinen die gebetsmühlenartigen Parolen »Schulen ans Netz« und »gar nicht früh genug« viel zu aufgeregt. November 1999. Die Computerindustrie kündigt an, 20.000 Computerbotschafter in die Schulen zu schicken, um für die Nutzung neuer Medien zu werben. Februar 2000. Die Deutsche Telekom verspricht allen Schulen in Deutschland bis zum Jahr 2001 einen kostenlosen Internetanschluss auf ISDN-Basis. Bundeskanzler Gerhard Schröder wertete diesen Vorstoß als wirklich sensationell. Wenige Tage später zieht die Konkurrenz nach. AOL verspricht den Schulen ebenfalls kostenlose und den Lehrern vergünstigte Internetanschlüsse. Der Präsident der Kultusministerkonferenz spricht von einem Wettbewerb der guten Taten. März 2000. Die europäischen Staats- und Regierungschefs wollen die Europäische Union in eine Internetgesellschaft verwandeln, in den, so wörtlich, dynamischsten, wissensbasierten Wirtschaftsraum. Alle europäischen Schulen sollen bis 2001 ans Netz. So sinnvoll solche Nutzungen des Internets sind, es sind allenfalls Ergänzungen. Im klassischen Unterricht, wo es um die Vermittlung von Wissen geht, kann man mit dem Internet nicht viel anfangen. Sogar Klaus Häffner hält von der ganzen Anschließerei, wie er sagt, wenig. Wir fordern schon lange ein elektronisches Schulbuch, also eine Sammlung von Texten, Materialien, Bildern, aber auch von Prozeduren, also auswertenden Programmen, System des Zuganges zu Informationen, mathematischen Expertensystemen, chemischen Expertensystemen und so weiter, die in ein solches elektronisches Schulbuch einkommen. Aber dazu haben die Kultusminister bisher nichts getan und diese ganzen Internetinitiativen haben sich um diesen Bereich überhaupt nicht gekümmert, sondern sie tun so, als ob der Zugang zum Internet auch der Zugang zu einem elektronischen Schulbuch wäre. Und dies ist schlicht falsch. Es ist also eine ganz böse Verführung von Eltern und Schülern. Wir wissen, dass das Wissen dieser Welt in ca. 5500 Datenbanken sehr wohl und sehr gut organisiert ist. Schulen haben keinen und absolut keinen Zugang zu diesen 5500 Datenbanken, da ein normaler Zugriff sowas wie 100, 200 Mark kostet, ein Zugriff. Schülerinnen und Schüler werden stattdessen auf die informationelle Müllhalde Internet verwiesen. Und dort finden sie natürlich auch mal was Gutes, wie man auf jeder Müllhalde was Gutes findet. Hinzu kommt natürlich, dass jeder Idiot sein Papier in das Internet stellen kann, mit dem Ergebnis, dass Schüler konfrontiert sind mit Arbeiten von Nobelpreisträgern auf der einen Seite und eben diesen Idioten auf der anderen Seite und Schüler und Schülerinnen in aller Regel nicht in der Lage sind zu entscheiden, was ist denn von wem, weil sie eben die entsprechende Kompetenz nicht haben. Soziale Systeme beruhen auf Kommunikation, sagen die Soziologen in der Tradition Niklas Luhmanns. Und Kommunikation bedeutet Reduktion von Komplexität. Medienkompetenz basiert somit auf der Fähigkeit, Komplexität zu reduzieren. Kann man das auch einfacher sagen? Medienkompetenz? Ja. Medienkompetenz heißt zu wissen, wann es Zeit ist, auszuschalten und eine Runde spazieren zu gehen. Medienkompetenz. Das fand ich jetzt richtig gut, Ihre Sendung. Nicht so oberflächlich wie so vieles, was dauernd läuft. Welche Sendung meinen Sie? Wissen Sie noch das Thema? Ach, das war irgendetwas mit... Ich hab's schon wieder vergessen. Aber es war wirklich hochinteressant und gut erklärt. Medienkompetenz. Nochmal und nochmal. Keine weiteren Fragen. Weglaufen. Bits und Grips, Alphabetisierung und Informationseliten. Sie hörten eine Sendung von Gabor Pahl. Das war die 4. von 12 Folgen der Radioakademie Guten Bytes. In der Sendung heute in einer Woche heißt es Alt-Escape, die Generationenfrage. Die gesamte Sendereihe gibt es ab Juni auch auf Kassette oder CD. Bestellen können Sie bereits jetzt beim SWR-Shop. Und wenn Sie unser Rätsel auf den SWR2-Internetseiten mitmachen, können Sie die Serie auch gewinnen.